Abschnitt 24 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Martin Habecke. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 24, Prozess Leckert-Lützow, Teil 6. Es folgte die Vernehmung des Fräulein Adeline Wenz, das auf ein Telegramm des Verteidigers Rechtsanwalt Dr. Lubczynski von Breslau nach hier geeilt war, weil sie nach der früheren Angabe des Angeklagten von Lützow in jenem Café zugegen gewesen sei, wo der Zeuge Kukutsch die Quittung geschrieben haben sollte. Die Zeugin bekundete, dass die Quittung nicht in einem Café, sondern in der Wohnung des Angeklagten von Lützow zustande gekommen sei. Von Lützow habe gesagt, dass er ihr eine Quittung diktieren möchte, habe sich dann aber eines anderen besonnen mit der Bemerkung, dass Herr von Tausch, für den die Quittung bestimmt sei, am Ende ihre Handschrift erkennen könne. Er habe deshalb das Dienstmädchen Emma rufen lassen und dieser den Text der Quittung diktiert. Sodann habe er den Hausdiener rufen lassen, der auf seine Veranlassung den Namen Kukutsch unter das Schriftstück setzen musste. Vorsitzender: Ist Ihnen dies nicht aufgefallen? Zeugin: Nein, gar nicht. Er sagte, Herr von Tausch wolle es haben. Ich wusste, dass er von Herrn von Tausch abhängig und ganz in dessen Gewalt war. Er beklagte sich häufig darüber und gab zu erkennen, dass er sich gern von Herrn von Tausch befreien möchte, denn er empfinde schwer das wenig Ehrenhafte seiner Tätigkeit. Vorsitzender: Hat von Lützow Ihnen gegenüber den Namen von Marschall erwähnt? Zeugin: Nein, dessen entsinne ich mich nicht, wohl aber, dass er den Namen des Grafen Eulenburg nannte. Vorsitzender: Hat der Angeklagte von Lützow auch mal einen Brief an den General von Bronsart geschrieben? Zeugin: Ja, wenigstens hat er einen solchen durch den Hausdiener schreiben lassen, des Inhalts: Wollen Sie wissen, wer gegen Sie putscht, so fragen Sie Eckert Hammann Kukutsch. Es folgte die Vernehmung des Journalisten Gingold Sterk, der beim Berliner Tageblatt Redakteur war. Er bekundete: Etwa vor Jahresfrist sei er durch einen Polizeiwachtmeister zum Kommissar von Tausch gebeten worden, um Auskunft über seine Personalien zu geben. Nachdem er dem Kommissar die gewünschte Auskunft gegeben, habe er sich entfernen wollen. Der Kommissar habe ihn aber zurückgehalten mit der Bemerkung: Hören Sie mal, Sie scheinen gute Verbindungen zu haben. Sie könnten eigentlich der Polizei einen Dienst erweisen, indem Sie uns Auskunft erteilen. Ich verlange durchaus nichts Unanständiges oder Ehrenrühriges von Ihnen. Sie sollen uns nur den Namen des Verfassers eines Artikels nennen, wenn wir es für nötig halten. Er, Zeuge, habe sich 2 Stunden Bedenkzeit ausgebeten und dann das Anerbieten akzeptiert, weil er fürchtete, Herr von Tausch würde sich für eine Ablehnung rächen, dass er ihn, da er Österreicher sei, als lästigen Ausländer ausweise. Vorsitzender: Hat Kommissar von Tausch sich Ihnen gegenüber über Herrn von Marschall ausgesprochen? Zeuge: Ja, er hielt den Herrn Staatssekretär für einen Usurpator, der die Stellung nicht verdiene, die er einnehme. Kommissar von Tausch hatte eine andere politische Richtung wie Herr von Marschall. Wie die meisten Gegner des Herrn von Marschall ist von Tausch ein engagierter Bismarckianer. Graf Herbert Bismarck schien ihm für den Posten des Staatssekretärs weit mehr als Herr von Marschall passend. Ich wurde wiederholt von Herrn von Tausch aufgefordert, mich zu bemühen, in Beziehungen zum Auswärtigen Amt zu gelangen. Er nannte mir wiederholt den Namen des Herrn von Holstein, an den ich mich wenden sollte. Ich schrieb auch an Herrn von Holstein, erhielt aber keine Antwort. Dann wandte ich mich persönlich an Dr. Hammann mit der Bitte, mich durch Auskünfte unterstützen zu wollen. Auch hier erfuhr ich Abweisung. Während der Vernehmung dieses Zeugen war der Polizeipräsident von Windheim im Saale als Zuhörer erschienen. Oberstaatsanwalt zu Gingold Sterk: Wussten Sie, dass Sie in dem Augenblick nicht mehr im Auswärtigen Amt empfangen wurden, als bekannt wurde, dass hinter Ihnen nicht das Berliner Tageblatt, sondern von Tausch stand? Zeuge: Das höre ich heute zum ersten Male. Staatssekretär von Marschall, ich kann über den Zeugen folgende Auskunft geben. Ich möchte in Bezug auf Herrn von Holstein darauf hinweisen, dass dieser hochehrenhafte und hochverdiente Beamte der Mittelpunkt der gehässigen Aktionen gegen das Auswärtige Amt und besonders heftig angegriffen worden ist. An diesen wandte sich zuerst, so viel ich mich erinnere, eines Tages ein neuer Journalist namens Gingold Stark, der eine Karte von Dr. Levison vom Berliner Tageblatt überbrachte und bat, dass er zur Empfangnahme von Informationen zugelassen werden möge. Der Mann machte nicht einen günstigen Eindruck und sollte nicht empfangen werden. Später erfuhr ich, dass es dem Herrn doch gelungen sei, Zutritt bei zwei Herren verschiedener Abteilungen zu erlangen. Ich bemerkte dies an einigen Notizen, die im Berliner Tageblatt erschienen, und gab dem betreffenden Diener den strikten Befehl, den Herrn bei niemand mehr anzumelden. Wir hatten den Eindruck, als ob wir diesem Manne gegenüber sehr vorsichtig sein müssten. Als die ersten Artikel über diesen Prozess erschienen, bekam ich einen Brief von Herrn Stark mit einer anonymen Karte, deren Inhalt sich anscheinend gegen Herrn von Lützow wenden sollte. Ich ließ mir Herrn Dr. Hammann kommen, dieser sagte aber sofort, »Exzellenz, lassen Sie die Finger davon, das ist sicher eine Falle.« Es war dann in der Tat ein Verdacht aufgestiegen, dass mit dieser anonymen Karte uns ein Paroli geboten werden und der Beweis konstruiert werden sollte, dass das Auswärtige Amt in Beziehung zu irgendeinem anrüchigen Menschen stehe, während wir bis dahin ganz integer dastanden. Als er Stark eine Antwort erbat, habe ich ihm die anonyme Karte durch den Diener einfach zurückgeben lassen. Ich möchte aber den Zeugen Stark bitten, mir zu sagen, wie er dazu gekommen ist, Herrn von Huhn fälschlich als Verfasser des Artikels der Kölnischen Zeitung zu nennen. Zeuge Stark, ich kann sagen, ich bin auf das Peinlichste berührt worden von den Mitteilungen des Herrn Staatssekretärs. Ich kenne die Herren Leckert und Lützow gar nicht, habe auch nie im Auswärtigen Amte einen Besuch zu dem Zwecke gemacht, die Herren im Auswärtigen Amte auszuhorchen. Die anonyme Karte habe ich von Herrn Dr. Levison empfangen, um sie dem Auswärtigen Amt zu übermitteln und dort mitzuteilen, dass eine solche Karte beim Berliner Tageblatt eingelaufen sei. Dr. Levison bestätigte das. Ich hatte keine Ahnung von der Affäre Leckert-Lützow. Ich stehe allen Dingen vollkommen fern, habe niemals versucht, für Herrn von Tausch zu spionieren und nur den Interessen des Berliner Tageblatts zu dienen gesucht. Staatssekretär von Marschall. Durch Herrn von Tausch war amtlich gemeldet worden, dass der Artikel der Kölnischen Zeitung von Herrn von Huhn herrühre. Wie kam der Zeuge zu solcher Information? Zeuge. Ich habe Herrn von Huhn allerdings genannt, denn ich wusste, dass dieser Herr Korrespondent der Kölnischen Zeitung ist. Vorsitzender, aufgrund einer so dünnen Unterlage konnten Sie doch aber nicht solche Mitteilungen machen. Zeuge, ich habe auch nur eine Vermutung ausgesprochen, dass Herr von Huhn der Verfasser sei. Vorsitzender, die Kölnische Zeitung hat doch aber viele Korrespondenten. Wie können Sie denn einen bestimmten Herrn, von dessen Verfasserschaft Sie nichts wussten, mit Namen nennen? Zeuge, ich habe das nur getan unter der ein für alle Male festgestellten Voraussetzung, dass gegen den Herrn nichts unternommen werde. Vorsitzender, ein Kriminalbeamter verfolgt doch gewiss bestimmte Zwecke mit einer solchen Frage. Wirklicher Legationsrat Dr. Hammann, ich kann nur bestätigen, was Herr Staatssekretär von Marschall über das Auftauchen des Herrn Gingold Stark im Auswärtigen Amt gesagt hat. Stark ist auf dem Auswärtigen Amt erschienen, um angeblich für das Berliner Tageblatt Informationen zu holen. Er ist von Anfang an mit etwas Misstrauen behandelt worden, weil sein Auftreten nicht ein derartig zurückhaltendes war, wie man es bei einem ersten Besuche verlangen konnte. Er ist deshalb nicht empfangen worden. Der Herr meldete sich nach einigen Wochen wieder und ich entschloss mich, einen Beamten zu beauftragen, den Herrn doch einmal zu empfangen, um zu wissen, was er wünsche. Der Beamte hatte denselben ungünstigen Eindruck. Ich habe dann Dr. Levison bitten lassen, wenn er Informationen von mir wünsche, mir doch einen mir bekannten Herrn zu senden. Es war der dringende Verdacht aufgetaucht, dass Herr Stark dem Auswärtigen Amt eine Falle stellen wollte und ein Abgesandter des Herrn von Tausch war. Dieser Verdacht wurde noch bestätigt durch Mitteilungen, die wir von Herrn Direktor Dr. Mantler erhielten, ferner durch Mitteilungen des Dr. Runge vom Wolffschen Telegraphenbüro. Letzterer hatte sich über die Person des Herrn Stark bei Herrn von Tausch erkundigt und dabei die glänzendste Auskunft erhalten, er sei ein konservativer Herr, der volles Vertrauen verdiene und so weiter. An einer Fußnote war von Herrn von Tausch sogar bemerkt, geeignet auch zu großen politischen Aktionen. Dadurch war für mich der Ring geschlossen, dass Herr Stark ein Vertrauensmann des Herrn von Tausch war. Vorsitzender: Ich will Herrn Dr. Levison Gelegenheit geben, sich zu äußern. Haben Sie von den Beziehungen des Herrn Stark zu Herrn von Tausch etwas gewusst? Zeuge: Nicht das Geringste. Ich habe nicht ein Sterbenswort davon gewusst, nicht die leiseste Ahnung davon gehabt. Was die anonyme Karte betrifft, so habe ich die natürlich dem Herrn Staatssekretär nicht in der Absicht zugestellt, ihm eine Falle zu stellen, sondern ganz im Gegenteil. Vorsitzender: Das hat auch niemand vermutet. Auf jede weitere Beweisaufnahme wurde alsdann allseitig verzichtet. Es nahm hierauf das Wort Oberstaatsanwalt Drescher. Meine Herren Richter, wir nähern uns dem Ende eines großen Prozesses, eines Prozesses von hoher, eminent politischer Bedeutung, eines Prozesses, der in den letzten Tagen überreich war an unerwarteten Ereignissen und überreichen Zwischenfällen, an dramatischen Szenen. Der Gipfelpunkt wurde heute erreicht, in dem Moment, als ein Mann zur Haft gebracht wurde, der in dieser Sache eine gefahrbringende, eine verhängnisvolle Rolle gespielt hat. Es ist nicht meine Aufgabe, auf die Vorgänge, die zu dem Sturze dieses Mannes geführt haben, hier näher einzugehen. Der Mann wird seinem verdienten Schicksal nicht entgehen. Jetzt aber schon ein voreiliges, endgültiges Urteil zu fällen, würde dem obersten Grundsatze der Rechtspflege Audiatur et altera pars widersprechen. Wenn ich also über die Vorgänge, die diesen Mann berühren, hinweggehe, so kann ich doch schon sagen, dienstlich ist er schwer kompromittiert. Ich habe gesagt, dass dieser Prozess eine eminent hohe politische Bedeutung hat. Allerdings ist diese Bedeutung nicht in den Persönlichkeiten der Angeklagten begründet. Da ist zuerst Leckert Junior. Er ist ein junger, unerfahrener Mann von 20 Jahren, der vor 3 Jahren noch die Schulbank drückte. Er mag in seiner an Größenwahn streifenden Eitelkeit wirklich geglaubt haben, er habe das Zeug zu einem Journalisten in sich. Richtig ist es ja, dass er als solcher Unglaubliches, Ungeheuerliches geleistet hat. Der zweite Angeklagte ist ein Mann von hohem, berühmten Namen, ein früherer Offizier. Er steht auf der gleichen Stufe wie sein Geschäftsgenosse Leckert. Er besitzt allerdings Lebenserfahrung und Gewandtheit, allzu viel Gewandtheit. Aber auch ihm fehlt die Liebe zur Wahrheit und die Liebe zur Ehre. Ich komme auf die in dem Prozesse viel besprochene Stellung der Vertrauensmänner. Man glaubt augenscheinlich, dass der Behörde durch die Anstellung von Vertrauensmännern ein gewisser Makel anhaftet. Dagegen muss ich die Behörde schützen. Leider sind wir gezwungen, solche Vertrauensmänner zu halten. Eine andere Frage ist allerdings, in welcher Weise die Vertrauensmänner benutzt werden und welche Personen sich dazu hergeben. Werden solche Vertrauensmänner angenommen, dann muss es auch mit großer Vorsicht und großem Takt geschehen. Sonst treten derartige Verhältnisse ein, wie sie der Prozess aufgedeckt hat. Wo liegt denn nun aber die eminent politische Bedeutung des Falles? Sie liegt in den Personen der Beleidigten und in dem Gegenstande der Beleidigung. Beleidigt sind Graf zu Eulenburg, der Hofmarschall des Kaisers, ein hochgeachteter Mann aus der nächsten Umgebung des Monarchen, an den sich bisher noch niemand herangewagt hat. Beleidigt sind ferner Staatssekretär von Marschall, Prinz Alexander zu Hohenlohe und wirklicher Legationsrat Dr. Hammann in Bezug auf ihre Amtsehre. Dem Hofmarschall zu Eulenburg ist der Vorwurf einer Fälschung, eines Vertrauensbruchs, eines Verrats gemacht. Er soll die Intentionen seiner Majestät eigenmächtig durchkreuzt haben, zum Schaden seines Vaterlandes und englischen Einflüssen gehorchend. Das ist ein Vorwurf, wie er schwerer kaum gedacht werden kann. Es ist bei dieser Gelegenheit wieder das Wort Nebenregierung benutzt worden. Ich muss sagen, mir ist diese Bezeichnung in meinem dienstlichen Leben, darum allein kann es sich handeln, nicht aber um meine persönliche politische Stellung, öfter begegnet und ich muss sagen, es ist ein nichtsnutziges Wort, das in jedem Falle geeignet ist, die Ehrfurcht gegen seine Majestät, den Kaiser, zu verletzen, unter Umständen sogar ein Wort, welches eine Majestätsbeleidigung enthält, insofern als seiner Majestät Mangel an Willensstärke vorgeworfen und er als gefügiges Werkzeug irgendeiner Clique hingestellt werden soll. Ich würde keinen Augenblick zaudern, gegen jeden mit einer Anklage wegen Majestätsbeleidigung unter Umständen vorzugehen, mag er einer Partei angehören, welcher er wolle, der dieses Wort unter besonderen Umständen anwendet. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass vor Jahren dieser Vorwurf gegen den Chef des Zivilkabinetts in dreistester Weise von antisemitischer Seite erhoben worden ist. Dieses nichtsnutzige Wort ist auch dazu benutzt worden, um Angriffe gegen das Auswärtige Amt und seinen Chef zu erheben. Diese Angriffe sind nicht neu. Der Anklageartikel ist eigentlich nur eine Fortsetzung einer langen Reihe anderer Artikel und Vorwürfe, die mehr oder weniger versteckt an die Öffentlichkeit gekommen sind. Da mag irgendein Angriff gegen die Umgebung seiner Majestät erhoben werden, sofort heißt es, die Nebenregierung ist im Spiele. Alle Ministerveränderungen werden auf die Tätigkeit des Auswärtigen Amtes zurückgeführt, welches als die Brutstätte aller Kabalen und Intrigen geschildert wird. Und so sollte man es kaum glauben, dass alles Mögliche dem Auswärtigen Amte aufgebürdet wird. Ja, was sind denn das für Zustände? Ist es nicht im Staatsinteresse dringend geboten, einmal Klarheit zu schaffen? Öffentliche Berichtigungen des Staatsanzeigers nutzten nichts. Man stürzte sich vielmehr wieder auf diese Berichtigungen. Dagegen hilft nur das eine Mittel, Strafantrag und Gerichtsentscheidung. Es musste endlich einmal klare Rechnung gemacht werden. Es musste den Leuten, die immer wieder mit ihren versteckten Angriffen hervortraten, zugerufen werden, heraus aus dem Busch. Aber hat denn dieser große Prozess den Zweck erreicht? Ich fürchte, dass diejenigen, welche bisher diese unberechtigten Vorwürfe erhoben hatten, mit Nein antworten werden. Wenn es die Hauptaufgabe des Prozesses sein sollte, die Hintermänner zu ermitteln, welche hinter den beiden Artikeln in der Welt am Montag standen, so mag auch dieser Zweck als verfehlt bezeichnet werden. Aber ich glaube gar nicht, dass Leckert einen Hintermann gehabt hat. Ich meine, die Hauptaufgabe dieses Prozesses ist gewesen, den Beweis dafür zu erbringen, dass alle die Vorwürfe, welche seit langer Zeit und systematisch gegen das Auswärtige Amt geschleudert wurden, in nichts zerfallen, dass sie unwahr sind von A bis Z. Und das ist meiner Überzeugung nach im vollsten Umfange erreicht. Was nun die Artikel der Welt am Montag betrifft, so liegt bei Leckert und Lützow Beleidigung wieder besseres Wissen vor. Leckert bestreitet seine Schuld und sagt, er hätte dem Lützow keine Information gegeben, die in die Presse kommen sollte. Alles sei nur gesprächsweise erzählt worden. Ferner behauptet er, dass er nicht den Namen Eulenburg genannt habe. Aber diese Behauptungen sind Ausflüchte. Denn es steht fest, dass Leckert einen wenigstens im Inhalt ähnlichen Artikel vor der Veröffentlichung in der Welt am Montag schon dem Zeugen Rippler zur Veröffentlichung angeboten hat. Ferner ist erwiesen, dass Leckert den Lützow nach dem Erscheinen des ersten Artikels in der Welt am Montag, der ja in der gesamten Presse, zu ihrer Ehre sei es gesagt, mit Recht als kecke Erfindung und erlogene Behauptung gebrandmarkt wurde, mittels Postkarte zur Besprechung des weiteren Operationsplanes aufforderte. Er räumte hierdurch seine Täterschaft gewissermaßen ein. Man muss sich verwundert fragen, kann denn ein nur einigermaßen vernünftiger Mensch solch eine Nachricht für wahr halten, wenn er nicht einen zuverlässigen Gewährsmann hat? Besteht hier aber ein Gewährsmann? Nie und nimmer. Es handelt sich vielmehr um den großen Unbekannten. Hat der Angeklagte aber keinen Gewährsmann, so hat er sich die Sache eben aus den Fingern gesogen. Mag dies noch so unglaubwürdig erscheinen? Bei einem solch hohlen Renommisten ist es schon zu glauben. Welch eine Unverschämtheit von Leckert zu behaupten, dass er eine Audienz beim Reichskanzler gehabt habe. Und mir scheint, er glaubt noch heute, dass er eine Audienz beim Reichskanzler gehabt hat. Wie hat der Angeklagte nicht Herrn Werle, den Verleger des Breslauer Anzeiger, angelogen? Ich behaupte, dass Leckert wieder besseres Wissen gehandelt hat. Und dasselbe will ich mit Bezug auf Lützow nachweisen. Der erfahrene Gewandte von Lützow soll nicht zu der Überzeugung gekommen sein, dass Leckert ein hohler, leerer Renommist war? Sollte von Lützow noch nicht aus seinem angeblichen Irrtum herausgekommen sein, als die gesamte Presse seinen ersten Artikel verdammte und den Inhalt als dumm und albern bezeichnete? Seine Enthüllungen sind nicht als bare Münze sofort anzunehmen, denn sie sind doch nur unter dem Eindruck zustande gekommen, dass für ihn nun alles verloren sei. Deshalb hat er Herrn von Tausch schließlich fallen lassen. Helfen kann ihm dies Blut wenig, für seine Bona Fides ist damit nichts, aber auch gar nichts bewiesen. Zweifellos ist auch, dass beide Angeklagte mündlich den Freiherrn von Marschall und Beamte des Auswärtigen Amtes verleumderisch beleidigt haben. Lützow hat unter wiederholtem Bruch seines Ehrenwortes dem Dr. Plötz versichert, dass er in Sachen des Artikels vom Freiherrn von Marschall empfangen worden sei. Er hat dies schließlich zugestehen müssen und ist damit der mündlichen Verleumdung überführt. Dazu tritt die schriftliche Verleumdung in dem an den Herrn von Tausch erstatteten Bericht. Für Dr. Plötz dürfte der § 186 in Anwendung zu bringen sein, zunächst sicher bezüglich des ersten Artikels, den er trotz seiner Ungeheuerlichkeit für wahr gehalten haben mag, da sein Gewehrsmann der bis dahin Unverdächtige von Lützow war. Zweifelhaft ist die Sache bei dem zweiten Artikel. Bei diesem hat sich Dr. Plötz in ganz loyaler Weise bei autoritativer Stelle erkundigt und man könnte sich wundern, dass trotzdem der zweite Artikel erschienen ist. Aber er hat doch Zusätze gemacht, die bekundeten, dass er selbst nicht mehr an die Wahrheit der im ersten Artikel aufgestellten Behauptungen glaubte. Seine Erklärung, die er über die Aufnahme des zweiten Artikels gegeben, klingt immerhin glaubwürdig. Ich muss anheimgeben, den Angeklagten Dr. Plötz nur wegen des ersten Artikels aus § 186 zu verurteilen. Völlmer und Leckert Senior werden verantwortlich gemacht für den Passus in der Staatsbürgerzeitung. Auch will man mutmaßen, dass hinter der Sache Freiherr von Marschall und der Prinz zu Hohenlohe stehen. Das sind schwere Beleidigungen dieser beiden Herren. Völlmer hat diese Presskundgebung gewollt und auch erreicht. Wenn es nun auch sehr leichtfertig und gewissenlos ist, wenn Herren der Presse mit der Ehre anderer so mir nichts, dir nichts umgehen, so mag doch dem Angeklagten Völlmer zugute gehalten werden, dass er mehr aus Unverstand gehandelt hat. Die üble Nachrede aus § 186 bleibt bestehen. Was Leckert Senior betrifft, so halte ich ihn für nicht schuldig, denn er hat nur im Interesse seines Sohnes gehandelt, ohne Kenntnis der Artikel. Der Angeklagte Berger ist verantwortlich für zwei Artikel, die den Vorwurf enthalten, dass alles, was irgendwie Schlechtes passiert, vom Auswärtigen Amte angezettelt werde. Dieser Vorwurf zieht sich durch zahlreiche Artikel der Staatsbürgerzeitung. Es ist kaum glaublich, dass ein Blatt wie die Staatsbürgerzeitung sich dazu versteigen kann, in seinem blinden Hass gegen Herrn von Marschall so schwere Vorwürfe zu erheben. Diese beiden Artikel tragen durchaus den Charakter von Verleumdungsartikeln. Ihre Pointe richtet sich deutlich gegen das Auswärtige Amt. Die Redakteure der Staatsbürgerzeitung haben seit Monaten gegen das Auswärtige Amt gehetzt. Es wäre loyal, wenn der Vertreter der Zeitung jetzt nach Schluss dieser Beweisaufnahme, die kein Titelchen eines Verdachts gegen das Auswärtige Amt hat bestehen lassen, mit dem Zugeständnis hervorträte: Ich habe mich überzeugt, dass ich mich geirrt habe. Das wäre loyal und das wäre deutsche Art, die die Staatsbürgerzeitung ja immer zu vertreten behauptet. Bis jetzt hat Herr Berger aber ein derartiges Wort nicht gefunden. Bei der Strafzumessung kommt in Betracht die ungeheure Schwere der gegen den Staatssekretär Freiherrn von Marschall geschleuderten Beleidigungen und dass wir ein ganzes Nest von Verleumdern vor uns haben, in welches man mit fester Hand hineingreifen muss. Leckert muss trotz seiner Jugend einen empfindlichen Denkzettel haben. Ich beantrage gegen Leckert 1 Jahr 6 Monate Gefängnis. Gegen Lützow kommt in Betracht, dass er als ehemaliger Offizier und Träger eines altehrwürdigen Namens mit der Ehre anderer Menschen besonders vorsichtig umzugehen hat, ferner, dass er sich mit Herrn von Tausch in Verbindung gesetzt hat und recht viele Verbindungen besaß, in welche seine Verleumdungen durchsickern konnten. Trotz seiner Enthüllungen liegen auch bei ihm mildernde Umstände nicht vor. Ich beantrage auch gegen ihn 1 Jahr 6 Monate Gefängnis. Gegen Dr. Plötz beantrage ich mit Rücksicht auf die guten Folgen, die die Sache schließlich gehabt hat, eine Festungshaft von einem Monat. Gegen Berger 2 Monate Festungshaft, gegen Völlmer 300 Mark Geldstrafe, gegen Leckert Senior Freisprechung. Das Ergebnis dieser Verhandlungen muss allgemein als ein glückliches bezeichnet werden. Dem Herrn Staatssekretär persönlich ist an der Bestrafung der einzelnen Angeklagten nichts gelegen. Er hatte seine schwer gefährdete Ehre zu wahren, deshalb hat er sich in die Öffentlichkeit geflüchtet. Der Gerichtshof wird, denke ich, nicht umhin können, den schwer beleidigten Herren zu sagen, wir gewähren euch den nachgesuchten Schutz und geben euch euer Recht. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Gennerich hielt nicht für ausgeschlossen, dass Leckert einen Hintermann gehabt habe, obgleich dessen Existenz durch die Verhandlung nicht nachgewiesen sei, und bat den jungen und bisher unbescholtenen Angeklagten nur aus dem milderen Beleidigungsparagraphen zu bestrafen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski sprach zunächst namens der gesamten Verteidigung dem Vorsitzenden den Dank aus für den Takt und die Umsicht, mit der die Verhandlungen geleitet wurden. Darauf gab der Verteidiger in kurzen Zügen ein Bild von der wechselvollen Vergangenheit des Angeklagten von Lützow, der aufgrund widriger Geschicke an den Abgrund gelangte, dem Herrn von Tausch in die Hände fiel, erst dessen Werkzeug und dann dessen Kreatur wurde. Was von Lützow als Polizeiagent gelitten habe, sei nicht zu sagen. Man muss, so führte der Verteidiger des Weiteren aus, sich daran erinnern, dass von Tausch den Angeklagten zu den sonderbarsten und verwerflichsten Schiebungen missbrauchte, die sich bis an die Stufen des Thrones heranwagten. Er befand sich in einer entsetzlichen Zwangslage. Sein schließlich abgegebenes Geständnis macht durchaus den Eindruck der Wahrhaftigkeit, denn es ist abgegeben unter der Wucht der Ereignisse der Beweisaufnahme und unter dem Drucke der Erkenntnis, dass Herr von Tausch ihn, den Angeklagten, nicht einmal gegen den Vorwurf der groben Fälschung zu schützen unternahm. Der Angeklagte ist sich keinen Augenblick im Zweifel darüber, dass die beiden Artikel schmähliche Beleidigungen eines hochverehrten, makellos dastehenden Mannes enthalten. Er wehrt sich nur mit allen Kräften dagegen, dass diese Beleidigungen wider besseres Wissen erhoben seien. Nichts ist dafür erwiesen, dass er selbstständig den Namen Eulenburg in den Artikel hineingebracht hat. Dem Herrn Oberstaatsanwalt ist darin beizupflichten, dass unter normalen Verhältnissen der Inhalt der Artikel als ein ganz ungeheuerlicher sofort erkannt worden wäre. Die Verhältnisse waren aber nicht normal. Die vielen vorhergegangenen Zeitungsartikel und die immerhin noch nicht dagewesene Tatsache, dass ein Berichterstatter des Wolfschen Büros einen Kaisertoast auf eigene Hand hierher telegrafierte, zeigen, dass die Verhältnisse nicht normal waren. Zweifelhaft ist Lützows Schuld in den beiden anderen Fällen. Der Bericht an Herrn von Tausch ist nicht als bestellte Arbeit anzusehen. Von Lützow hat sich darin doch nur eines, wenn auch unehrenhaften, so doch pflichtgemäßen Auftrages erledigt. Und ihm steht der Schutz des Paragraphen 193 zu. Dasselbe trifft bei den Bemerkungen zu, die er dem Dr. Plötz gegenüber gemacht hat. Eventuell würde hier ein mildes Strafmaß am Platze sein. Ich beantrage deshalb, den Angeklagten nur wegen einer Beleidigung aus § 186 zu verurteilen. Halten Sie dem Angeklagten sein Geständnis zugute, denn es ist doch der Ausgangspunkt geworden zu einer vollständigen Klärung der Situation. Von Lützow ist unter dem dämonischen Einfluss des Kommissars von Tausch gewesen, dessen Rolle nun ausgespielt ist. Von Lützow wird die ihm aufzuerlegende Strafe ertragen und sich einen neuen Beruf suchen. Erschweren Sie ihm dies nicht durch eine so hohe Strafe. Niemand wird sich eines gewissen Mitgefühls für diesen Angeklagten erwehren können, der nun seinem Schicksale erlegen ist. Rechnen Sie seine Strafe nach Monaten und bringen Sie einen Teil der Untersuchungshaft in Anrechnung. Oberstaatsanwalt Drescher: Ich muss meinen Strafantrag vervollständigen und berichtigen. Ich habe bei Dr. Plötz 1 Monat, bei Berger 2 Monate Festungshaft in Antrag gebracht. Das ist nach § 186 nicht zulässig. Ich beantrage daher das gleiche Maß von Gefängnis. Ferner beantrage ich Einziehung der Schriften, Unbrauchbarmachung der Platten und Formen und Publikationen des Erkenntnisses im Reichsanzeiger, in der Staatsbürgerzeitung und der Welt am Montag. Rechtsanwalt Schmielinski führte aus, dass der Angeklagte Dr. Plötz sehr wohl an die Wahrheit seiner Mitteilungen glauben konnte. Rechtsanwalt Dr. Braas betonte, dass sein Klient Völlmer abends in größter Eile die kleine Notiz geschrieben und dass ihm dabei nicht die Absicht und das Bewusstsein einer Beleidigung innegewohnt habe. Rechtsanwalt Glatzel verteidigte die Haltung der Staatsbürgerzeitung. Nach fast dreistündiger Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende Landgerichtsdirektor Rösler folgendes Urteil. Der Gerichtshof hat als erwiesen angesehen, dass der Angeklagte von Lützow gegen einen Sold von monatlich 200 Mark im Dienste des Kriminalkommissars von Tausch stand, dass er diesem nicht nur Auskünfte über Verfasser von Artikeln usw. erteilte, sondern ihm auch zur Förderung seiner, von Tausch, persönlichen Interessen behilflich war. Von Lützow hat den ersten Artikel der Welt am Montag, welcher schwere Beleidigungen aufgrund unwahrer Tatsachen gegen den Oberhofmarschall Grafen August Eulenburg enthielt, aufgrund der Informationen des Leckert geschrieben. Letzterer hat nach Ansicht des Gerichts wieder besseres Wissen gehandelt, denn er ist mit seinem angeblichen Gewährsmann nicht herausgekommen. Leckert ist also der verleumderischen Beleidigung schuldig. Die Behauptung, dass er einen Gewährsmann gehabt, erscheint unglaubwürdig. Bei von Lützow hat der Gerichtshof hinsichtlich des ersten Artikels nur eine Beleidigung im Sinne des Paragraphen 186 für vorliegend erachtet. Es ist ja befremdlich, dass er einem jungen Menschen so ungeheure Behauptungen geglaubt hat, aber das Gegenteil lässt sich nicht beweisen. Auch der zweite Artikel ist vollständig aus der Luft gegriffen und enthält schwere Beleidigungen. Bezüglich des Angeklagten Dr. Plötz hat der Gerichtshof nur eine Beleidigung, begangen durch die Veröffentlichung des ersten Artikels, für vorliegend angesehen und angenommen, dass Dr. Plötz die in den Artikeln enthaltenen Tatsachen für wahr hielt. Es war ferner Leckert wegen verleumderischer Beleidigung des Freiherrn von Marschall und anderer Beamten des Auswärtigen Amtes zu verurteilen. Von Lützow ist auch in diesen Fällen nur aus Paragraph 186 für schuldig befunden. Es ist nicht angenommen worden, dass er die Mitteilungen über Freiherrn von Marschall, Dr. Hammann usw. so an Plötz wieder besseres Wissen gemacht hat. Wegen der Mitteilungen in seinem Bericht an von Tausch ist er freigesprochen worden. Angeklagter Berger ist verantwortlich für die in zwei Artikeln der Staatsbürgerzeitung enthaltenen Beleidigungen. Der Gerichtshof hat die volle Überzeugung erhalten, dass in diesen Artikeln die Vorwürfe gegen Freiherrn von Marschall nicht abgeschwächt, sondern verschärft und weiterverbreitet werden sollten. Paragraph 193 Strafgesetzbuch steht dem Angeklagten Berger nicht zur Seite. Von einer angeblichen Pressmisswirtschaft des Auswärtigen Amtes kann hier gar keine Rede sein. Das Gericht sieht für vollständig widerlegt an, dass das Auswärtige Amt mit Hetzartikeln in Verbindung steht, wie es auch erwiesen ist, dass von den Behauptungen, die Leckert und Lützow über die Beziehungen des Freiherrn von Marschall zu den Artikeln aufgestellt, auch nicht ein Wort wahr ist. Völlmer hat sich einer schweren Beleidigung schuldig gemacht, nicht dagegen Leckert Senior. Die Verhandlung hat erwiesen, dass es sich um arge Missbräuche der Presse durch schwere Verunglimpfungen eines hochstehenden und makellosen Beamten handelt. Man fühlt sich beschämt, wenn man sieht, wie durch einen unreifen Menschen und einen Agenten der politischen Polizei die Ehre von tadellos dastehenden Personen in der frivolsten und leichtsinnigsten Weise angetastet werden kann. Das ist die Pressmisswirtschaft. Das ist der Unfug, gegen den mit aller Schärfe Front gemacht werden muss. Der Gerichtshof hat sich deshalb im Allgemeinen den Anträgen der Staatsanwaltschaft angeschlossen und verurteilt, Leckert wegen verleumderischer Beleidigung in drei Fällen zu 1 Jahr 6 Monaten Gefängnis, von Lützow wegen wiederholter Beleidigung aufgrund des Paragraphen 186 zu 1 Jahr 6 Monaten Gefängnis, Dr. Plötz zu 500 Mark Geldstrafe, Berger zu 1 Monat Gefängnis, Völlmer zu 100 Mark Geldstrafe. Leckert Senior ist freigesprochen worden, zu einer Anrechnung der Untersuchungshaft lag keine Veranlassung vor. Angeklagter von Lützow erklärte sich zum Antritt der Strafe bereit. Leckert behielt sich eine Erklärung vor, ebenso der Oberstaatsanwalt bezüglich des von Lützow. Ende von Abschnitt 24.